Der Ausbruch. Am frühen Morgen des 2. Mai 1945 hatte mich der Reichskanzler des Deutschen Reichs entlassen, ziemlich exakt 5 Jahre, nachdem ich in die Dienste seines Vorgängers getreten war. Meine Gedanken galten meiner Familie, zu der ich mich jetzt durchschlagen wollte. Vielleicht würde ich Teile der Ausbruchsgruppen auf dem Weg zu General Rauch im Norden der Stadt einholen können, das hoffte ich. Ich schnappte meinen bereitstehenden Tornister und ging hinüber zu Henschel. »Hannes, wir sind nicht mehr erreichbar, lass uns abhauen!« Hannes aber wollte bleiben, um das Lazarett weiter mit Frischluft und Strom zu versorgen. Ich verabschiedete mich von ihm. Wir tauschten vorbereitete Briefe aus, die wir wechselseitig an unsere Frauen übergeben wollten, sollte es eine von uns nicht zurück zur Familie schaffen. Viel später, nach der Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft, fragte ich Henschel, was eigentlich passiert sei, nachdem ich gegangen war. »Du warst keine 5 Minuten weg, da war Goebbels tot. Und 2 Stunden später erschienen die Russen auf der Bildfläche. Du glaubst es nicht, aber die ersten Russen im Führerbunker waren Weibsbilder.« Nach dem, was Henschel mir weiterhin erzählte, hatte Goebbels sich in seinem Zimmer im Bunker umgebracht, seine Frau oben im Vorbunker bei den Kindern. Keiner wollte es danach wagen, Goebbels Leiche in den Garten hochzuschleppen, so dass man versuchte, sie an Ort und Stelle zu verbrennen, was scheitern musste, da im Bunker natürlich viel zu wenig Sauerstoff zur Verfügung stand. Das konnte nicht brennen. Andere behaupten, das Ehepaar Goebbels habe sich im Garten das Leben genommen. Henschels Version erscheint mir plausibel, denn auf einigen Bildern, die von den Russen gemacht wurden, sind starke Brandspuren im Mittelgang des Bunkers zu sehen. Außerdem kann man an Goebbels Leichnam, wie er auf einer bekannt gewordenen Aufnahme abgebildet ist, noch einige Stofffetzen am Körper erkennen. Zumindest die Kleidung wäre bei einer Verbrennung im Garten wohl restlos verbrannt. Für mich hatte es in meinen letzten Stunden in der Reichskanzlei auch nicht danach ausgesehen, dass das Ehepaar gemeinsam in den Tod gehen wollte. Goebbels hatte sich nach der Verabschiedung von mir in seinen Raum im Führerbunker zurückgezogen. Frau Goebbels war schon lange vorher nach oben gegangen. Ich halte es dafür naheliegend, dass sie sich voneinander getrennt umgebracht haben. Ich machte mich also auf den Weg durch den Vorbunker und hastete noch einmal in mein Dienstzimmer. Unschlüssig überlegte ich hin und her. Uniform oder zivil? Eines war klar, meine immer noch tadellos ausschauende Dienstuniform würde ich bei der Flucht durch die russischen Linien nicht anbehalten. Die Maßanfertigung war viel zu elegant, sie wäre auffällig gewesen, hätte verraten, dass ich trotz meines niedrigen Dienstgrads irgendeine wichtige Funktion gehabt haben musste. Ich wählte die Frontuniform. Darin sah ich ein bisschen mehr nach Krieg aus. Einen Stahlhelm besaß ich seit meinem Dienstantritt bei Hitler nicht mehr. Als einzige Bewaffnung hatte ich weiter meine Walther PP 7,65 mm dabei. Es war das gleiche Modell, mit dem sich Hitler erschossen hatte. Über die militärische Lage zu diesem Zeitpunkt wusste ich wenig. Meine Armbanduhr zeigte bereits 4 Uhr in der Früh. Ich stieg wieder hinab in den Keller und lief die durch Bombentreffer beschädigte Kannenbergallee entlang, in der das Wasser bereits etwa 5 Zentimeter hoch stand. Man hatte schon Bohlen ausgelegt, um sie trockenen Fußes passieren zu können. Durch menschenleere Flure lief ich zu Schädles Dienstraum im Keller der neuen Reichskanzlei, um mich abzumelden. »Da bist du ja endlich«, begrüßte er mich, offensichtlich so erleichtert, mich oder überhaupt noch jemanden zu sehen, dass er mich jetzt duzte. Ich berichtete ihm von meiner Entlassung durch Goebbels. Der Kommandochef hatte keinen Grund, an meinen Worten zu zweifeln. Alle anderen waren ja schon weg. Jetzt aber schnell! Schädle bedeutete mir, ihm zu folgen, und ein letztes Mal ging es durch das Kellerlabyrinth der Reichskanzlei. Ruhig sprach er mit mir den Fluchtweg durch, zunächst durch die U-Bahn-Schächte Richtung Bahnhof Friedrichstraße, danach über die Weidendammer Brücke, die über die Spree führt. Die anderen wollten sich dort der Truppe von General Rauch anschließen. Das sollte ich auch versuchen. Schädle führte mich wegen einer Beinverletzung humpelnd weiter durch endlose Gänge. Bis vor kurzem war hier noch alles voller Zivilisten gewesen. Nun herrschte überall gähnende Leere. Das wirkte auf mich fast noch unheimlicher als die Bunkeratmosphäre. Wir gelangten schließlich zu einem Kellerfenster des Borsig-Palais auf der Ecke Wilhelmstraße-Vossstraße. Von diesem aus konnte ich ins Freie und auf dem schnellsten Weg in die nahegelegene U-Bahn-Station am Wilhelmplatz gelangen. Ich blickte Schädle fragend an. Der begriff, was ich wissen wollte, und schüttelte den Kopf. »Ich kann nicht«, er deutete auf sein verletztes Bein. Schädle musste sich schon länger entschlossen haben, nicht mitzukommen. Wir verabschiedeten uns. Der Kommandochef wünschte mir alles Gute. Unmittelbar nachdem er mir hinausgeholfen hatte, erschoss er sich in der neuen Reichskanzlei. Ich kletterte Schutt beiseite räumend aus dem zur Wilhelmstraße hinausgehenden Kellerfenster. So wandte ich mich bäuchlings aus dem Borsigpalais hinaus auf den Wilhelmplatz. Der Morgen des 2. Mai 1945 dämmerte bereits. Überall entstieg den Trümmern Rauch. Eine merkwürdige Stille lag über dem Platz. Nur von ferne hörte ich dumpfes Grollen, manchmal einen Schuss. Ohne Deckung lief ich etwa 20 Meter bis zum Eingang des U-Bahnhofs Kaiserhof. Auf der Treppe hinab in den U-Bahn-Tunnel drehte ich mich noch einmal um. Ich spürte, dass ich diesen letzten Blick jetzt brauchte. Also schaute ich in die Wilhelmstraße, dann die Vossstraße entlang, schließlich hinauf zur Reichskanzlei. Die neue Reichskanzlei hatte einiges abbekommen, die Hausmeisterwohnung war völlig zerstört. Im Übrigen stand die Fassade der Reichskanzlei aber noch. Anschließend wandte ich mich um und stieg die Stufen hinunter in den U-Bahnhof. Dabei musste ich immer wieder über Leichen steigen. Russen, Deutsche, überall lagen Tote.